Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich mich unter anderem freue auf das neue Album des britischen Duos Cloud Boat, zu dem es übrigens auch einen famosen Remix gibt von einem Typen, der zuletzt nahezu wöchentlich hier auftaucht. Sein Name ist Synchro, ein wunderbarer Produzent aus Manchester. Beginnen möchte ich so ein bisschen beschwingt, swingig, das darf man ruhig wörtlich nehmen, mit einem Track von Mario Biondi and the High Five Quintet. Der findet sich auf einer Compilation mit dem Titel Mutants Volume 2, also Mutanten 2. Folge. Und verantwortlich für diese Compilation, die sich so zwischen House, Boogie, Hip-Hop, Jazz bewegt, ist ein Typ namens Opo Lopo, den ich hier schon des Öfteren in die Sendung gebracht habe. Der hat nämlich fast bei jedem Track dieser Mutanten-Compilation als Remixer Hand angelegt. Das gilt auch für diesen Track, den wir zunächst hören, von Mario Biondi and the High Five Quintet. Take me up and help me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, now you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. This is what you are. This is what you are. What you are. This is what you are. to the stars. We'll be right back. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, Rückfall in vergangene Zeiten. Im letzten Jahr erschien dieses großartige Album von Om Unit mit dem Titel Threads. Daraus mein persönlicher, ich sag das einfach mal, Smash-Hit Governess Bay. Davor haben wir einen Track des Produzenten Hieroglyphics gehört, Bay City Ballers Club. Und noch einmal davor Dubstep, lupenreiner Dubstep aus Finnland von dem Produzenten Las oder auch L.A.S. Ein Track mit so wunderbar leichten reggae-fizierten Elementen, Vocal Snippets in dem Titel aus seiner Our Eyes EP, die auf dem Dubstep-Label Inner Mind Recordings erschienen ist und gleichzeitig so etwas wie ein Jubiläum darstellt, den insgesamt 10. Vinyl, die insgesamt 10. Vinyl-Veröffentlichung. Ich wollte schon Release sagen, aber ich will es ja hier mit meinem Deutsch-Englisch hin und her auch nur nicht unbedingt übertreiben. Nochmal zurück zu diesem wunderbaren Opo Lopo, den ich bei anderer Gelegenheit hier schon mehrfach gespielt habe. Auch den famosen Gregory Porter hat er remixed und wann immer so Platten erscheinen im Spannungsfeld, wenn ich diese Begriffe aufzähle, so Boogie, Hip-Hop, Soul, dann ist in den allermeisten Fällen die Rede von diesem großartigen Label Tokyo Dawn Records, auf dem auch diese Mutanten Folge 2 Compilation erschienen ist, die für Heads unter euch sicherlich auch deshalb interessant sein könnte, weil dort zum Beispiel auch Georgia N. Muldrow und Dudley Perkins, natürlich müsste man schon fast sagen, die sind da Stammgäste auf diesem Label, mit einem Titel vertreten sind. Wenn ich Om Unit gerade gespielt habe, dann hat das natürlich einen Grund. Er ist einer der beiden, ich weiß gar nicht, ob auf normalen Schiffen es zwei Kapitäne geben kann. Bin jetzt nicht der große Seefahrtsexperte, aber in der Musik können durchaus zwei Kapitäne auf einer Brücke stehen, insbesondere wenn es sich um eine kosmische Brücke handelt. Cosmic Bridge nämlich ist das Label vom gerade gehörten Om Unit und Chromestar. Da gibt es jetzt, die kommt jetzt raus, eine Label-Compilation mit dem Titel Navishon Cosmology. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Laufe der heutigen Nacht in diese Compilation hineinsteuern werden. Zuvor möchte ich aber einen neuen Track spielen des Drum and Bass Produzenten Matrick. Zusammen mit einer Frau, die seit den 90er Jahren schon immer wieder mit ihrer grandiosen Soul-Stimme, insbesondere im Genre Drum and Bass, vertreten ist. Elizabeth Troy. Faszinierend an dieser Frau ist, sie hat bis heute kein eigenes Album auf die Beine gestellt, ist aber präsent wie eh und je. Matrick zusammen mit Elizabeth Troy.

1 Live 4, diesen Mann spiele ich nun wirklich auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenngleich er im Zeitraum der letzten 2-3 Jahre vielleicht doch allzu oft versucht hat, gemeinsam mit seinem Bruder Tracks zu produzieren, die sehr auf das Daytime-Radio fixiert waren. Überladene Tracks, zu melodisch, viel zu viele Vocals drin, zumindest ist das meine persönliche Sichtweise. Dabei kann er es und beweist das auf seinem neuen Album. Die Rede ist von Logistics und Polyphony, diesem Album. Polyphony, auf dem sich fast schon traditionell, muss man das sagen, natürlich auch der ein oder andere Step in Schritt in andere Tempo-Gefilde befindet. Zum Beispiel dieser Track hier auf dem Polyphony-Album von Logistics hat was.

over here yet. I'm not in my dreams. It's too late to care. Thank you. his life. See him now. Carry me by my side. Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. So let me know how that. It's all right, it's part of life. Thank you. white collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. So let me live my life. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. But it's all right, it's part of life. I'm digging it myself. Und es war Sommer, Ladies and Gentlemen, ein Spiel zwischen vor und zurück, zurück und vor, back and forth. Was wir im Einzelnen hören bzw. gehört haben, sollte ich vielleicht in wenigen Minuten sagen, nach den Infos, die hier um 23 Uhr kommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann gleich noch dabei seid. Bis gleich. Just another guy, and you know I'm just a simple guy. Mir. Bevor ich weitermache mit Musik, erlaubt, dass ich in aller Kürze, ich habe das mal grob durchgerechnet, so 30, 40 kurze Anmerkungen müssten es eigentlich tun. Also in aller Kürze nochmal über die letzten Tracks hier mit wenigen Worten hinweg fege. Ich hatte gleich zwei Titel aus dem neuen Polyphony betitelten Album von Logistics gespielt. Der hintere, also der zweite der beiden, den musste ich so ein bisschen pitchen, aber ich bin der Meinung, das hat ihm nicht wehgetan, ihn so ein bisschen hochheben auf 140 Beats pro Minute, um Anschluss zu finden an einen Titel aus dem neuen Album des britischen Duos Cloud Boat. Wenn ich Duo sage, dann mit einem ganz kleinen Fragezeichen. Ich habe die Formation mal live gesehen, da zumindest waren sie zu zweit auf der Bühne in einem bestuhlten Saal, hatte so ein bisschen so die Aura einer Aula. Cloudboat haben begonnen mit sehr sparsamen, spärlichen Songs, deren Melodien so eher Fragmenten glichen. Immer mal so schwere Bassdrops, die durch die Stücke jagten. Wenn ich das so beschreibe, mag der ein oder andere vielleicht an den frühen James Blake denken. Und dieser Vergleich stimmt eigentlich aus meiner Sicht hundertprozentig, zumal auch zeitlich sich die Anfänge von Cloudboat so kurz hinter James Blake einordnen lassen. Ich muss gestehen, so nach 5-6 Tracks wurde es mir ein bisschen langweilig. Kann auch an dem Aula-artigen Raum gelegen haben, dieses Sitzen bei Konzerten. Ich komme damit irgendwie nie so richtig klar. Entscheidend ist, dieses neue Album überrascht mich wirklich positiv. Es ist etwas farbiger, fulminanter. Mit den Songs, mit dem Schreiben der Songs ist man glücklicher geworden. Sie sind runder, geben einfach bessere Kreise ab. Schlüssiger, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ein wirklich hübsches Album von Cloudboat, zu dem es im Übrigen auch einen wunderbaren Synchro-Remix gibt vom Titel Carmine. Der liegt hier schon, den würde ich gleich gerne spielen. Sage aber zuvor noch, dass ich nach Cloudboat einen alten Titel des verstorbenen irischen Gitarristen, Sängers und übrigens auch Saxophonspielers Rory Gallagher gespielt habe aus dem Jahr 1970. Ein Song mit seiner damaligen Band Taste, der Titeltrack des 1970er Albums On the Boards. Ich mag das Saxophonspiel von Rory Gallagher. Das wird einige jetzt vielleicht ein bisschen irritieren, denn als Gitarrist ist er ja zu Weltruhm gekommen. Ich mag eben auch sein Saxophonspielen. Das verrät, dass er auf diesem Instrument nie perfekt war. Es unterlaufen ihm immer mal so leicht wackelige Töne. Er kommt auch mal so scheinbar aus dem Rhythmus raus. Aber diese wunderbare Naivität seines Spiels hat mich immer fasziniert und war für mich, der ich früher ja auch mal dieses Instrument erlernt habe, immer Ermunterung, mir Naivität zu bewahren und nicht zu verzagen vor den großen Perfektionisten dieses Geschäfts. Und das kann man natürlich über das konkrete Instrument Saxophon hinaus auch für alle anderen Arten der kreativen Betätigung formulieren, dass man sich das eben bewahrt, diese Naivität, diese eigene persönliche Unschuld, die man in ein Instrument steckt. Ein wunderbarer Titel von Rory Gallagher. Danach kam wieder ganz neu der Londoner Ben Kahn, der eine fantastische EP veröffentlicht hat, die heißt 1992. Kommt mit 4 relativ kurzen Titeln. Das ist Minimal Bass Pop, wenn man so will. Hier und da mit so rüde, überrissenen Gitarrenlicks versehen, wie das in dem eben gehörten Titel Eden der Fall war. Und auch vom Sound her hat mich das an Jimi Hendrix erinnert, sodass es nahe lag, ihn ins Spiel zu bringen, wenngleich auch nicht im Original, sondern per Sampling. Das hat in den 90er Jahren die kurzzeitig existierende Gruppe Beautiful People fertiggebracht, eben mit Jimi Hendrix so smooth rollende Rave-Stücke zu produzieren. Merkwürdige Band, die nur kurz existierte. Zu den Musikern zählte unter anderem auch jemand, ich habe das nicht mehr ganz auswendig im Kopf, den es später dann zur britischen Supergroup Bush verschlagen hat, die Beautiful People. Dann habe ich das Ganze abgeschlossen. Ihr merkt schon, ich bin mit meiner Schätzung so 30, 40 kurze Äußerung, liege ich im Moment noch nicht so ganz falsch. Abgeschlossen habe ich das Ganze mit einem Titel des Berliner Duos Tender Games, das derzeit über den grünen Klee von zahlreichen auch Printmedien eben gelobt wird mit seiner lässigen Hausmusik, die hier und da deutliche Garage-Spuren offenbart. Ich selber bin ein großer Fan dieser beiden, habe das Album weit vor seiner Veröffentlichung gespielt. Jetzt aber, ich schaue mal gerade auf den beiliegenden Zettel, müsste es rauskommen, genau, 18.07. Tender Games, und das Album selber trägt den Titel Tender Games. So, dann sind wir klar und können jetzt zu meinem eben schon nebenbei formulierten Plan kommen, nämlich Carmine von Cloudboat im Synchro-Remix zu hören. Hier ist er. Chicago ist keine Kleinstadt, trotzdem ist es purer Zufall, dass ich hier zwei Acts aus Chicago in einer Linie spiele, ohne dass ich mir das vorher irgendwie so zurechtgelegt hätte. Ich finde, das wäre am Ende kein gutes Kriterium. Aber zwei Tracks, die so fröhlich balearisch klappern, zumindest dieser hier von Star Fox. Davor haben wir so balearischen Psychedelic Shoegazer Pop von Working Girl aus Chicago gehört. Zwei, drei Sätze mehr zu beiden Acts vielleicht gleich noch. Aber ich möchte die Pause nicht zu lang werden lassen. Hier kommen die australischen The John Steel Singers. Eins, zwei, vier. How you mean I'm on road? And I ain't gotta say no name, cause my nigga they know. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin'. How you mean I'm on road? And I ain't gotta say say no name, call my nigga Dano. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas who and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they tripping. How you mean I'm on road? 5 in the morning in Toronto. Sing when I give it a staccato. I know you bought it if you're drinking out the bottle. Keep a strap and an alibi, that's the motto. Higher than Apollo, stir it in a pot, Rob Ford with the waddle. 4 full of hollows, I can see to the seafloor with the goggles. 2 for the blunt, 3 more for the lotto. Out here, you niggas inside. When it got real, all my niggas did ride. When the 4th, 5th guy, niggas did hide. The nigga saying he the truth, but he did lie. I was on road, I was on lean. Blowing OG in a codeine dream. Now I understand what the OGs mean. Hearing niggas saying they don't see me, but they tripping. How you mean I'm on road? I ain't gotta say no name, call my nigga Dano. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? And I ain't gotta say no name, call my nigga Dano. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? 5 in the morning on a milli. High rise looking at the city. In a daydream, I was looking at the Lizzie. Never gonna stop till I'm looking at the Millie. Niggas change up when they looking at the Strizzy. And I get busy, he saying that he drilling, but is he? Talking about work, get busy. My niggas stepping out like busy. Everything illy, you niggas don't get it. I got a girl from Ismara with a dope fetish. She obsessed with the way that the smoke get us. More money, more green, that's more lettuce. I was on road, I was on lean. Blowing OG in a codeine dream. Now I understand what the OGs mean. Every nigga saying they don't see me, but they tripping. How you mean I'm on road? I ain't gotta say no name, call my nigga Dano. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? And I ain't gotta say no name, call my nigga Dano. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? Da haben wir's. 1, 2, 4. Ich habe ganz bewusst mal so versucht, durch verschiedene Genres mich hier zu bewegen und bin rausgekommen bei zwei sehr minimalistisch angehauchten Tracks im Bereich Techno und gerade gehört House mit, zumindest für meine Ohren, so leichten Trap an Klängen von DJ House in der deutschen Schreibweise H-A-U-S, Clap Your Hands, gibt einen weiteren Titel auf seiner aktuellen 12er, zusammen mit dem, ich glaube, er kommt aus San Francisco, ich habe ihn öfter gespielt in den letzten Wochen, finde ihn sehr interessant, auch seine Produktionen haben so sehr staccato, harte Beats der Matrix Man. Aber das nur nebenbei, DJ House. Davor habe ich einen Typen aus England gespielt, Melody, heißt er, heißt sie möglicherweise, keine Ahnung. Estate ist der Titeltrack der aktuellen 12er, auch der Track mit einem ziemlichen Wumm, ohne große Schlenker. Vermutlich gehört Melody zu den recht zahlreichen Techno-House-DJs aus England, die sich immer gerne auch auf die düstere Seite des Drum and Bass berufen, wenngleich sie rhythmisch gesehen damit natürlich nichts am Hut haben, aber so diese Darkness der 90er Jahre, zum Beispiel von Titeln wie Groove Rider, wird in letzter Zeit, zumindest was ich so lese, gerne immer mal zitiert von Leuten, die sich sehr wohl in geraden, straighten Beats ergehen, wie das bei Melody eben der Fall war. Davor habe ich gespielt Star Fox, ein Produzent aus Chicago, auf dessen Album im August. Einige Tracks hat man mir schon zugespielt, ich sehr gespannt bin. Es hat so einen gewissen Humor bereits im Titel. Baby, I'm off drugs and I'm ready to marry you. Ich nehme jetzt keine Drogen mehr und ich bin bereit, dich zu heiraten, Schatz. Star Fox, der so ein bisschen glitchartig zwischen abstrakten Downbeats, Jungle, Gebimmel und hausigen Tracks sich bewegt, wie das eine ganze Reihe anderer Artists zuletzt auch getan haben. Er macht das ziemlich gut. Dann habe ich also einen sehr prägnanten Rapper gespielt. Der Mann kommt aus Kanada, heißt Trey Mission. Stigmata ist das Album, das Anfang August erscheinen wird. Ich finde das so großartig, zumal er auch an der Gästeliste nicht gespart hat. Es sind etliche Rapper dabei, die man mit der britischen Grime-Szene und ihrer Hochzeit assoziieren möchte. Skepta, Wiley, JME, einige andere mehr. Das ist ein großartiges Album, aus dem ich einen Garage-Titel gespielt habe. Trey Mission aus Kanada, den Namen müssen wir uns merken. Da habe ich noch so ein bisschen Psychedelic Psycho-Pop gespielt von den John Steel Singers und einen sehr kurzen Titel von einer kalifornischen Band namens Alalas, deren Worship the Sun Album im Herbst erscheinen wird. Vorab gibt es den Titel 501415. Ich glaube, das war so im Wesentlichen das, was ich gespielt habe. Den Bielefelder Sieren will ich nicht unterschlagen. Den habe ich im Anschluss an Trey Mission gespielt mit einem Titel aus seiner EP The Convoluted Truth. Ich möchte gleich weitermachen mit dem neuen Album von Morrissey, das mich bei all seinem Zynismus, Spott und richtiggehend aufrichtiger Kritik, Morrissey besucht, wenn man so will, die Brand- und Gewaltherde dieser Welt, seien es die in der Ukraine oder seien es die in den Stierkampfarenen in Spanien. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass man die nicht eins zu eins gleichsetzen kann, aber er besucht verschiedene Orte und Horte von Gewalt. Er rät dazu, nicht zu wählen. Das hat er ja in Interviews und auch schon in Statements zuvor immer wieder propagiert. Als Nichtwähler würde man das Spiel der Reichen nicht supporten. Ich zitiere ihn und keine persönliche Meinung, nicht um da missverstanden zu werden. Morrissey, ich möchte sein Album natürlich spielen, aber bin durch Zufall auf einen seiner Side-Männer gestoßen, Boss Bura nämlich, der vor kurzem eine eigene Single veröffentlicht hat, Girl from Atlanta heißt die. Und die finde ich nicht zuletzt so großartig, weil es da einen Gast gibt, den ich hier bewusst mal geheim halte. Seine Stimme ist so einzigartig, ich bin mir sicher, einige unter euch werden sie sofort erkennen. Boss Bura hier mit einem Gast, den wir natürlich namentlich gleich lüften, und dem Titel Girl from Atlanta. Und dann kommt Morrissey mit Boss Bura natürlich innerhalb von dessen Band. Sometimes it might come in useful, so I'm looking for a girl that I can respect and who can point me in the right direction. I think I've finally found my answer. Gonna get myself a girlfriend from Atlanta. It turns out I thing for dyed red hair and a lip piercing. One of those girls with that sweet southern style has got to be an Anglophile. I think I finally found my answer. Gonna get myself a girlfriend from Atlanta. Gonna get myself a girlfriend from Atlanta. I fall in love pretty easily, so hopefully there's a girl there that might like me. I just want to spend my summer lighting one cigarette off the end of another. In those rare times when we're not kissing, we'll sip on cold cans of Pabst Blue Ribbon. Sometimes it'll be hard to handle her. My girl from Atlanta, dancing on the bar all night long, singing along to our favourite songs. My girl from Atlanta. Es gilt noch, ein ganz klein bisschen nachzutragen. Wir haben eben den Morrissey-Musiker Boss Bura gehört mit seinem Song Girl from Atlanta, auf dem er unterstützt wird. Ich muss das natürlich jetzt auflösen, aber einige werden es längst natürlich eben erraten bzw. gemerkt haben. Unterstützt von Eddie Argos, dem größten und besten und charismatischsten mir bekannten Rockprediger von der Band Art Brut, die es ja meines Wissens nicht mehr gibt. Schön, dass Eddie Argos zumindest immer mal wieder auftaucht und dann in so großartigen Zusammenhängen. Danach habe ich Morrissey selber gespielt. World Peace is None of Your Business. Wer sich als zumindest moderater Anhänger von Morrissey bezeichnen würde und sich dieses Album überlegt zuzulegen, dem rate ich es zu tun. Es ist musikalisch sehr abwechslungsreich. Das hängt zum Beispiel auch mit den Orten zusammen, in die Morrissey sich hineindenkt, beziehungsweise die er streift. Die derzeit grassierende Gewalt hat mich doch tatsächlich bewogen, den Stierkämpfer jetzt einfach mal nicht sterben zu lassen, so wie das auf seinem Album in The Bullfighter Dies passiert. Stattdessen bin ich so mehr ins Allgemeine gegangen, nämlich in den Album Opener, der gleichzeitig auch Titeltrack des Albums ist. World Peace is None of Your Business. Es lohnt sich alleine schon wegen des Covers dieses Album. Morrissey vor einer verfallenen Hauswand. Ihm gegenüber sitzt ein Hund und mit strengstem Gesichtsausdruck macht er diesem Hund klar, World Peace is none of your business, also du musst dich jetzt nicht auch noch um den Weltfrieden kümmern. Im Hintergrund ein hoffnungslos altes und verschlammtes Moped, das an der Wand lehnt. Großartig. Ich mache weiter mit dem Brooklyn-Duo Xeno and Oaklander. Interface ist das Album der beiden, das soeben erschienen ist. We'll be right back. 1 Live 4, wir haben gerade einen Mann namens Harald Großkopf gehört, zu dem ich gleich dann auch noch ein, zwei weitere Bemerkungen machen möchte. Thank you. Thank you. Wasser. Bekanntlich ist es in Hörfunkstudios, wenn es eh schon heiß ist, immer noch ein bisschen heißer. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Bin ein schlechter Physiker. Es könnte mit der Dämmung der Wände und Fensterlos, ich will die Zustände hier nicht näher beschreiben. Es könnte so in diese Richtung gehen. Da freue ich mich, wenn ich solche Geräusche zumindest mal höre. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich Rough Feels, dahinter steckt James Burchill, gespielt habe. Es ist oft nicht leicht, sich auf eine solche Musik einzulassen. Die Tage sind oft etwas hektisch. Es geht schon lange nicht mehr nur ums Telefon, um den ständigen Einschlag irgendwelcher E-Mails oder sonstiger Kommunikationssignale. Aber diese 3-Track-EP von Rough Feels namens High Time, die bereits Ende April erschien, habe ich nun schon mehrfach gehört und für durch und durch gut befunden. Shoegazer-Sounds, droniger Folk, wie man immer das bezeichnen will, sehr Slow-Motion-artig bewegt sich das. Vielleicht gute Musik, um Landschaften, schöne Landschaften zu illustrieren. Drei Titel mit Überlänge, so jeweils um die 7-8 Minuten, sind auf dieser High-Time-EP versammelt von Rough Feels. Hinter diesem Namen verbirgt sich James Burchill. Ich habe irgendwie versäumt herauszufinden, ist er nun Brite, Amerikaner? Ich weiß es im Moment offen gestanden nicht. Davor habe ich einen Mann gespielt, dessen verspielte, texturenhafte Musik eigentlich oft nur am Rande mit dem Genre zu tun hatte, mit dem er gemeinhin assoziiert wird, mit Jazzmusik eben. Die Rede ist von dem amerikanischen Gitarristen Pat Metheny, der 1977 ein Album mit dem wirklich bezeichnenden Titel Watercolors, also Wasserfarben, veröffentlicht hat. Sehr verspielt sind die Sounds, geschichtet, und Kritiker mögen anmerken, irgendwie nicht greifbar, weg von den konkreten Themen, von den klar strukturierten Soli. Das ist alles sehr verspielt, sehr soft, sehr wässerig eben. Dieses Album, das ich aber hüte wie den berühmten Schatz, weil ich es immer mal gerne wieder einflechte. Davor habe ich zwei Drum and Bass Tracks gespielt, einmal mehr einen, nämlich vor Pat Metheny, der im Übrigen ja nicht zuletzt auch durch seine Zusammenarbeit This Is Not America mit David Bowie bekannt geworden ist, vor Pat Metheny, von diesem überragenden Utrecht Drum and Bass Produzenten MAV, also MAV, möglicherweise auch MAV gesprochen, was ich bezweifle. Sounds of the Deep ist sein Album, das mit riesigen Lobeshymnen von allen nur denkbaren Seiten bedacht worden ist, aus dem ich jetzt mal einen Titel gespielt habe. Es gibt auch Remixer auf diesem Album von Paul S.G. oder auch von Bangle, also hochkarätige Typen. Sehr atmosphärisch das Ganze, aber sicherlich nicht eins zu eins zu vergleichen mit dem Master dieses Sounds, LTJ Bukem. Dafür ist der Soundkosmos bei MAV noch einmal größer geraten. Es gibt da so leicht zerrige Gitarren in den Tracks. Es gibt unheimlich aufwallende Basslines und nicht zuletzt auch diese sehr schlagenden Amen-Breaks mit crashenden Beckenschlägen, die zurückgehen meines Wissens auf die uralte Soulband The Winstons, die mal einen Schlagzeug-Break produziert hat, nachdem das Ganze eben Amen-Break im Drum and Bass genannt wird. Davor habe ich eine sehr feierliche Drum and Bass Nummer gespielt mit großen symphonischen Sounds von Cypher and Surgical, die heißt Arias und kommt aus einem sogenannten Mixtape, einer CD-Compilation, die der Brite Etherwood für das Hospital-Label zusammengestellt hat. Hospital Mixtape by Etherwood, so heißt das Ganze. Wenn mir eben der Name David Bowie so eher nebenbei untergerutscht ist, dann soll das nicht ganz zufällig gewesen sein, als ich nämlich erste Klänge aus dem neuen Album der Britin Ellie Jackson alias LaRue hörte, Trouble in Paradise. Da waren das solche aus der vorab ausgekoppelten Single Uptight Downtown und ich war wie vom Schlag gerührt, glaubte ich, doch ein echtes Duplikat von Bowies China Girl gehört zu haben. Ich will diese Single einfach mal spielen, ohne jetzt den betreffenden Bowie-Titel hinten ran zu spielen. Aber die Art und Weise, wie die Gitarren hier gerifft werden, das finde ich, finde das unglaublich. Aber diese charmante Dreistigkeit siegt, denn nicht nur die Single, sondern das ganze Album ist einfach ein super smartes Sommer-Pop-Album geworden. Trouble in Paradise, La Rue. Komme ich denn auf China Girl? Let's Dance natürlich. Das ist der fragliche Bowie-Titel. Sorry. Have so much to do. a secret we are. Across. You gotta go back. Also ich kann mir nicht helfen. Damon Albarn, den wir hier hören, singt und klingt ein ganz klein wenig wie David Bowie. Tony Allen, die Schlagzeug- und Percussion-Legende zusammen mit Damon Albarn und dem Titel Go Back. Im Herbst gibt's ein Album von Tony Allen, Film of Life. Afropop hat sich auch Sing Kane auf die Fahnen geschrieben, die wir vorher gehört haben mit ihrer neuen Single New Name. Davor schöner Elektro-House-Pop aus Brasilien von dem Duo Digitaria. Nightfalls Again heißt das Album der beiden. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich weitere Angaben zu Harald Großkopf hier irgendwie unter den Tisch habe fallen lassen. Synthesist, sein erstes Soloalbum aus 1980, das ich unheimlich schön und auf eine gewisse Art, um diesen Begriff erneut ins Spiel zu bringen, auf angenehme Art auch naiv, unschuldig finde. Es ist dem Hamburger Labelbüro B zu verdanken, dass solche und viele andere, nicht unbedingt Meilensteine der elektronischen Musik, aber wertige Steine, die auf dem Weg mit entstanden sind, seit einer ganzen Reihe von Jahren wieder veröffentlicht werden. Elektronische Platten der 70er und frühen 80er Jahre auf Büro B. Dasselbe passiert mit Harald Großkopf, den ich eben mit einer, wie ich finde, bezaubernden Synthesizer-Nummer gespielt habe aus seinem Album Synthesist, das Anfang August von Büro B wieder veröffentlicht wird. Vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, eine schöne, gesunde, friedliche Woche wünsche ich euch. Mein Name ist Klaus Vieh, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ich bin raus, ciao.